um 11 Uhr das öffentliche Leben für eine Minute zum Erliegen. Kurz zuvor waren in Brüssel zwei Militärflugzeuge mit den Särgen der Todesopfer gelandet. In Handschellen abgeführt. George Clooney ist in Washington von der Polizei festgenommen worden. Er hatte vor der sudanesischen Botschaft protestiert. In Washington für uns ist Tina Eck. Das Leben wird nie langweilig für den Schauspieler und Aktivisten George Clooney. Vor der sudanesischen Botschaft in Washington hatte er sich lautstark für den Schutz des hungernden Volkes und der Flüchtlinge im Sudan ausgesprochen. Aber die Polizei kennt bei Protesten keine Gnade. Promis werden ebenso abgeschleppt wie Normalbürger, wenn sie Räumungsbefehle nicht befolgen. Clooney setzt sich seit Jahren für den Sudan ein. Bei einem Besuch in der Krisenregion war er sogar unter Beschuss geraten. An Muttertag wird gewählt. Nach dem Scheitern der rot-grünen Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung den Termin für die Neuwahl beschlossen. Der 13. Mai ist der letztmögliche Zeitpunkt innerhalb der gesetzlichen Frist von 60 Tagen. Olympique Marseille, so heißt der Gegner des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League. Das Los im schweizerischen Lyon entschied, dass die Bayern im Hinspiel am 28. März nach Frankreich müssen. Das Rückspiel ist dann am 3. April in München. Im Viertelfinale der Europa League trifft der FC Schalke 04 auf Athletic Bilbao. Hannover 96 bekommt es mit Atletico Madrid zu tun. Hitradio Ruhr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Ihrem Autohaus Schillinger, Ihrem kompetenten Ford- und Opel-Partner in Lahr. Mit der Riesenauswahl an Neu- und Gebrauchtwagen. Autohaus-Schillinger.de. 3 nach 7, hallo Autofahrer. Auf der A5 Basel Richtung Frankfurt ist zwischen Rastatt Nord und Karlsruhe Mitte die Unfallstelle inzwischen geräumt, aber Sie stehen trotzdem noch 8 Kilometer im Stau. Und drüber auf die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Dreieck Leonberg und Stuttgart-Möhringen 6 Kilometer stockend. Geblitzt wird in Meißenheim in der Rathausstraße beidseitig, auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Bad Krozingen und Hartheim-Heitersheim und der Abstand wird gemessen auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Karlsruhe Süd und Rastatt Nord. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner, sage Tschüss und wünsche Ihnen ein klasse Wochenende und jetzt geht's weiter mit der Partylegende Charlie 2000. Viel Spaß dabei! Yo ho, a pirate's life for me. Nachtschwärmer Spezial. 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. Heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick ansetzen, gut auf Rolex tickt, man seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah. Wieder mein Solo-Auftritt in dem Pose-Outfit, mach ich's mir nett, mach mich brettfett drauf, shit, wo sind die Freunde mit Pose-Ausschnitt? Mach wie du meinst, mach wie die Fein, bis auf du und rum, one to the line, sei alles cool, mach wie du willst, er geht lieben willst, lieben lieben willst, er gibt mich weg, Alter, mach Geld, er klau Ideen, bis mich jeden Tag fällt, nimm meine Mutter ein, diese Schlampe, besitze keine Energiesparlampe. both ways, make you do a double take. Let it rock, a showstopper, flow proper, head knocker, beat scholar, tail dropper, do my thing, motherfucker. My Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long wind, sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, don't win. Was ist denn das da? Werbung. Ein einzigartiges Flair, ein unvergleichliches Ambiente und ein echtes Einkaufserlebnis. Das ist Haslach im Kinzigtal. Kommen Sie am verkaufsoffenen Sonntag zum Frühlingsfest mit der Kinzigtäler Autoschau und vielen Attraktionen für die ganze Familie. Und jetzt am Samstag und Sonntag ist große Handwerkermesse von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle. Innovatives Handwerk und alles rund ums Bauen und Energiesparen. Also auf, jetzt am Wochenende nach Haslach. Are you ready to party? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you sing, yeah! Welcome to Saint-Tropez. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Saint-Tropez. Codex Club in Aachen. Connection, please. Das dickste Ei im Osternest. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Okay, ich hab verpennt, ja, passiert. Gut, ich wollte mich vor 2 Stunden mit meiner Freundin treffen und ich sollte jetzt echt mal Henne machen. Aber zu viel Stress ist ja auch ungesund, oder? Ja, und was darf jetzt sein? 2 Cheeseburger und eine Apfeltasche, bitte. Das McDonald's-SMS geht immer. Schnell mal sparen mit vielen Produkten ab 1 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Sie suchen Spiel und Spaß, Billard, Internet-Lounge und neueste Spielautomaten? Aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino in Offenburg. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. 2x in Offenburg, Marlinerstraße und Werner von Siemensstraße. Magic Casino. Lust auf pures Shoppingvergnügen zu Top-Konditionen? Dann

get a good feeling, yeah. The faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Time I'm with you, I lose my mind, because I'm bending over backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Never. Freitag, willkommen Nachtschwärmer, es geht wieder ins Wochenende und zwar volle Kanne. Da habe ich noch ein paar Blitzer, Freudenstadt, Landhausstraße, 30er Zone, Meisenheim, Rathausstraße, beidseitig, A5, Gras Richtung Basel zwischen Bad Krozingen und Hartheim, Heitersheim. Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Das ist Showtime! Action! Action! Die größte Action nur für dich. Get it beat. You see, I every day I'm footballing. Da ist immer wieder alles drin. Heimatschwärmer, Madonna, Europe, Queen und so weiter. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. This is a journey into sound. Einfach näher dran. Came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor, cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, cause it goes on and on and on. And it goes on. Okay, erste Runde, doofe Witze, okay. Noch ganz anständig. Okay, weil heute habe ich wieder ein paar Zömer dabei. Schatz, ich war heute den ganzen Vormittag im Schönheitssalon. Ach, ja, ach, und warum bist du nicht dran gekommen? Das ist wieder hart, ne?

Clever kaufen, umsonst mähen. Denn in Ihrem Turmbaumarkt gibt's heute ab 250 Euro Einkauf einen Elektrorasenmäher gratis. Nur heute von 20 bis 22 Uhr in allen teilnehmenden Märkten. Und nur solange der Vorrat reicht. Turm, der Baumarkt. Also neulich war ich zum ersten Mal im Tanzcafé Merlin. Wow. Ich kann nur sagen, Respekt. Neugierig? Tanzcafé-merlin.de. Ab jetzt meine Location. Ideen und Inspirationen für den Frühling zum Planen und Mitnehmen beim Messeduo Bauen und Wohnen und Gartenzeit. 16. bis 18. März auf dem Messegelände Offenburg. Alles rund um Haus und Garten, Einrichten und Lifestyle. Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. LoveSelection.de. Finde den perfekten Partner. Ich habe ihn gefunden. Meinen Traumtypen. Er sieht total gut aus und ist so zuverlässig. Der macht alles für mich. Und massieren kann der. Sogar den Beifahrer. Gesucht, gefunden. Der Citroën C4 als Selection-Sondermodell mit Massagesitzen, Klimaautomatik und vielen weiteren Vorzügen inklusive 3.000 Euro Partnerprämie. Oder als Basismodell schon ab 12.990 Euro. Jetzt bei allen teilnehmenden Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, das Wochenende powert ohne Ende nach Schwärmer. Und zwar heute Freitag heißt im Codex Codex Next Top Model. Und das geht folgendermaßen. Ladies erhalten auf jeden Fall 10 Euro Freiverzehr. Und zwar kopflos der Friseur aus Aachen und MR-Fotografie und das Codex Suchern Models für die kopflos Modenshow im Mai dieses Jahres. 10 Euro frei. Verzehr. Codex-Club.de. Bis 24 Uhr. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Clever und smart. Clever und smart. How a Medium Mortar Single Aktion. Single Party. Und zwar folgende Aktion. Männer im Anzug erhalten 10 Euro frei. Verzehr morgen. Und in Anzug und Krawatte 15 Euro Freiverzehr sogar. Es gibt wieder Armbänder, grün, Single für alles offen. Rosa, welcome du Punder. Rosa, blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergehen oder hab keine Lust. Sind so Leuchtbändle, kennt sie ja, ja? Und zu jedem Longdrink gibt's morgens ein Los für die Lucky 7 Veranstaltung. Nämlich, da gibt es ein erster Preis, und zwar am 31. März, ein iPad 2, eine Sony PlayStation Vita, dritter Preis eine Sony PS3, ein iPod Touch und so weiter. Jede Menge gibt's zu gewinnen. Codex Club in Aachen. Dann ist ja da noch der 24. März, der Bachelor, RTL-Bachelor Paul Janke. Samstag, 24. März, der Bachelor. Als Rosenkavalier, Autogrammstunde und Fotosession, der Original-Bachelor. So, jetzt. Und dann nicht vergessen, Ostermontag, der Überweltstar. Are you ready to party? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you say yeah! Well, well, welcome to Central Bay. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine. Live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Saint-Tropez. Codex Club in Aachen. Connection. Alles klar, jetzt kommt das Gewinnspiel. Jetzt geht's los. Seid damit dabei, es werden zwei Interpreten gesucht. Und die kennt ihr alle, die jetzt hier kommen. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzingelt, werde ich mich ergeben. Stell mich an den Marterfall. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal. So wie ein Cowboy in der Einsamkeit, auf seiner Suche nach Geborgenheit, reite ich immer weiter gegen den Wind, so lange bis ich endlich bei dir bin. Da war's um mich geschehen. jetzt haben wir drei in der Bretennacht, schon haben wir zwei, brauche ich nur für dieses Gewinnspiel. 0781 504 33 11. Bitte ruft an. Sag ich, es war einmal. Meine Leitungen glühen nach Schwemmer. Und ich bin jetzt verbunden mit Rainer, und zwar dem Matthias. Hallo, Dani. Hallo, Matthias. Tag, Rainer. Grüß dich. So, jetzt lass mal hören. Zwei in der Breden brauchen wir. Michi Krause und Olaf Henning. Ja, das ist richtig. Dankeschön, Matthias. Tschüss. Wir haben jede Stunde ein Gewinnspiel. Yeah. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ladies and gentlemen, Hit Radio. Einfach näher dran. Ich habe Zeit. Nachher Spezial. Mit Schaden 2000. Ja, nach schon, da haben mich ein paar Mails erreicht. Und zwar vom Heidenthaler Jens aus Österreich. Wow! Hey Charlie, er hat mich früher bei meinen früheren Sendern auch gehört, in Baden-Baden, Mannheim. Und er ist froh, dass er mich wieder gefunden hat. Das freut mich aber auch. Dankeschön. Der Marc aus March bei Freiburg. Viele liebe Grüße an meine Frau Marika. Ich liebe dich über alles, mein Schatz. Und Dankeschön für das Lob. Super. Ich kann das leider an meinen Freund und Damenschuhverkäufer nicht weitergeben. Heute mal noch nicht. Und per SMS hat der Stefan Meyer Bad Petersdal geschrieben, wünsche alle Borussia Dortmund-Fans morgen Mittag ein 5:1-Sieg. Er grüßt Tanja Schaub-Schutterwald. Dankeschön.

Gefallen. Oder was meinst du? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Ich verlange, dass du dich anständig verhältst jetzt hier. Du kannst verlangen, dass dein Sohn die Ballettschule verlässt, sonst nicht. Danke. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. Hier ist die Hölle los, hier tobt der Berg. Nightlife, Disco und Party. Bis in den frühen Morgen getanzt und gefeiert. Das ist das Letzte. No baloney, rapping, jamming, always slamming Cadillac Jack back in the air chair on TCM Power Radio. No time to hesitate. We gotta push our weight. Can you feel it? Rocking the city. Ah, yeah. Straight out of nowhereness. Like a fist. Can't resist you. Oh, no. Tell you something. You know I love ya. I just wanna touch ya. Stand up. Knock me right off my face. Heart to base. Heart to base. Heart to base. Heart to base. Give yourself. soul to me for eternity. Because I like the way it hurts. Tell mommy I'm sorry. Just gonna stand there and hear me cry. Yeah, this life is a party. Because I love the way you lie. I'm never growing up. One day, Sandra, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. And this will all be mine? Everything. Remember you as a kid? Reminisce days of the innocence. Now it's shitty bang, Google me the images. Follow me, I'm the leader. And when I park cars, I don't pay for the meter. I remember I was younger as a kid, it was the best. I used to touch on all the pretty girls in recess. I'm at my peak, yes, I won't leave yet. Cereal style, cereal aisle, I need checks. I can make these rappers run like a hard drill. Rock band, show you how the guitar feel. And I could care less how y'all feel. I got a flow to make a bitch do a cartwheel. Keep it going louder, louder, louder, louder. How's your best? Give your soul to me for eternity. Because I like the way it hurts. Tell mommy I'm sorry. Just gonna stand there and hear me cry. This life is a party. Because I love the way it hurts. Aufgemerkt, Sportsfreunde! Die Party braucht euch dringend. Nein, nicht umschalten. Okay, roll the drums. Also, wer macht mit? Der Bandi kann rufen. Los, Charlie. Was ist denn? Brothers and sisters! What's going on? Der Bandi is in the house. No problem. Wer kennt den Song noch, das Original, ne? Boogie Wonderland von Earth, Wind & Fire? Ja, wir haben 20.43 Uhr. Willkommen, Nachtwärmer. Mit vollem Power ans Wochenende. Und

Alle Ladies 10 Euro Eintritt bis 24 Uhr heute. Und nach 23 Uhr wieder ja live Maximum Clubbing aus dem Codex live über Hit Radio, ist ja klar. Super, okay. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Samstag. Clever und smart. Immer Einlass ab 22 Uhr übrigens. Elegant ins Wochenende. Männer im Anzug erhalten 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Anzug und Krawatte sogar 15 Euro. How I Meet Your Mother Single Party. Ihr kennt das hier. Ein grünes Bändchen, Leuchtbändchen. Single für alles offen. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben. Und hab keine Lust. Codex Club in Aachen. Ein Wahnsinnsprogramm. Ich komme kaum rum hier nach Schwärmer, zum Beispiel am 24. März. Das ist der absolute Abräumer. Der Bachelor. Der Original RTL Bachelor. Paul Janke. SM Codex. Und die Frauen lechzen nach ihm. Er tritt auf als Rosenkavalier, Autogrammstunde und macht Fotosession. Also Ladies, aber auch Gentlemen, kein Problem. Und samstags gibt es ja die Lose für Lucky 7 am 31. März. Da gibt es wieder jede Menge zu gewinnen. Ein iPad 2, PSP Vita, Sony PS3, iPad Touch. 75, 50, 25 Euro Freiverzehr. Das war letztes Mal ein voller Erfolg. Und dann ist ja noch das hier. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April. 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Das dickste Ei im Osternest. Das dürft ihr nicht verpassen. Codex Club in Aachen. Ja, er, mein Freund und Schuhverkäufer, aber da gehen wir eben dem DJ Antoine, ha? Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Ja. Just absoluter Kult. Das Original war von Irene Cara. 20.54 Uhr genau. Willkommen nach Schwimmer. Freitag. Es geht ins Wochenende. Und jetzt ist wieder Zeit für unser Gewinnspiel. Also gut, Leute. Alle mitmachen. Na dann mal los. Alles klar. 9, 8, 7, 6. Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? Jetzt kommt nur ein einziger Song. Und zwar, der hat mich auf die Idee gebracht, weil der aus Österreich da gemeldet hat. Und das ist eine österreichische Gruppe. Wollen wir es mal angehen? Machen Sie sich. Die singt einen aktuellen Song nach. Und da möchte ich wissen, wie heißt das Original? Sind Sie bereit? Okay? Ja. Aber jetzt hören wir uns erstmal den Song an. Der ist nämlich wirklich so toll, den hatte ich schon mal gebracht. Aber den muss ich nochmal bringen. Monster 0781 504 3311. Monster. Wer singt das Original? Monster. Sie macht mir Angst, aber ich weiß, was sie will. Killer Lady, ich lade dich gerne. Du musst von einem anderen Stern sein. So unwahrscheinlich muss das sein. Ich hab dich zum Fressen gern. So scharf wie das hier klingen. Willst du mich zum Explodieren bringen? Vor deine Krallen aus Kratz, mein Rücken auf Zeit, man mal deine Bier sings. Ich fühl ihr Säckler, sag mal noch. Sie schaut mich an und lacht und sagt, ihr seid die geilsten Jungen dieser Welt. Doch das wird nichts ändern, denn ich steh auf Männer. Sie hat den Monster Body mit dem Monster Break und ihr Monster Boom Boom gibt mir den Kick. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, aber ich weiß, wie sie tickt. Sie ist ein Monster. Ich bin gefährlich, doch ihr kommt nicht von mir los. Eure Sucht nach mir ist einfach viel zu groß. Ich lande dabei, mein Vater geht drüber. Mein Hirn ist warm, mein Blick ist über. Auf einmal sehe ich dieses Vollweltmonster. Sie fragt, geh mal zu mir. Ich sag, bleib mal bitte hier. Ich lade sie ein, wir trinken Sekt und Wodka, Wein und Bier. Auf einmal passiert was Unglaubliches. Ich trau meinen eigenen Augen nicht. Die Braut teilt sich auf, alles verschwimmt. Sie setzt sich drauf auf mich. Ich denk mit welcher Fahrt, jetzt wage ich jetzt ins Bett. Euler, ich glaub, ich bin Monsterfett. Ja, super. Die Gruppe heißt Global Kreiner. So ähnlich wie Oberkreiner. So, ich bin jetzt in Gengenbach gelandet. Beim Thomas. Hallo Thomas. Gengenbach, grüßt. Ja, Moment. Ja, jetzt nochmal. Thomas. Ja, servus. Hallo. Servus, ja. So, hast du es gleich erkannt? Jawohl. Wer ist es? Das ist Calcia Candela. Genau, Thomas, ich danke dir. Tschüss nach Gengenbach. Danke fürs Mitmachen. Alle anderen legen auf. Es ist das Tollste, danke. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Was ist hier eigentlich los? Ich glaube, ich habe gerade einen Geschmacksorgasmus. Oh, oh. Das Das ist spitze. Hey, freut euch auf Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Wir haben kurz noch 21 Uhr. Viele richten sich jetzt her, fortzugehen und sich ins Nachtleben zu stürzen. Aber viele bleiben auch zu Hause. Da kenne ich auch einer. Weil immer zu Hause bleiben. Ich bin Bundy. Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na, und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, vorm Radio, Al. Hey, Nachtschwärmer. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, Al. Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Auf die Deckel. Ohr um Ohr. of my life. I'm lonely, lonely, lonely. God help me, help me to survive. I never want you to feel lonely, 'cause baby you're my one. Tomorrow. Wer kann sich erinnern? Ehemals von Nana. Lonely. Gleich 21:08 Uhr. Willkommen. Bei mir wird wieder gestritten. Schatz, würdest du bitte ruhig liegen? Ich versuche mir verzweifelt vorzustellen, du wärst ein anderer. Warum, was ist denn heute los, Peggy? Wir hatten heute Sex. Oh, das muss man dann rot anstreichen, Kalender. Der Showfreitag. Es geht wieder heiß her. Freitagabend bei Radio Ohr. Freitag, wie immer gnadenlos. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Jeep riding in a dirty money. Timothy in a dirty money. I'm trying to hit. Baby, tell me what's up, 'cause you the shit. Think of her. Shit, I'ma take her home. I'ma break bread. I'ma be the one who left.

Super VJs und Robert Miles. Wir haben Freitag und hier geht's ins Wochenende, ins Partywochenende, ganz klar. Ja, ist ja der Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger, komischer, lauter. Das ist doch echt beknackt. Jeden Freitag. Du fährst voll ab. Ja, spitzenmäßig, ja. Nachschauen habt ihr schon gemerkt? Hier läuft kein normaler Song. Alles Remixe, Mashups und so weiter. Klar. Los geht's. Vor etwa 10 Jahren eine etwas reiche Frau aus der Offenburger Gegend fuhr immer nach Paris, weil ihr Mann keinen mehr hochkriegte und bestellt am gleichen Abend einen Callboy. Sie fragt ihn, ob er etwas Besonderes kann. Er: Madame, ich küsse ihren Bauchnabel. Sie: Idiot, das kann mein Mann auch. Ja, er, aber ich küsse ihn von innen. Von innen. Das ist ja mal ganz was Neues. Haben wir einen? Ja. Das Ehepaar sitzt bei einer Flasche Wein zusammen. Sie: Schatz, ich hatte heute einen seltsamen Traum. Ich träumte von einem Kessel voller Pimmel. Er: Ja, war meiner auch dabei? Ja, ganz unten. Und er war der kleinste von allen. Ja, ja, das ist ja was. Jetzt muss ich erst den Song nochmal zurückschalten. Ja, von allen. Aber ich hatte auch einen Traum, mein Schatz. Ich träumte von einem Kessel voller Muschis. Sie war meine auch dabei. Ja, da stand der Kessel drin. Das ist ja zu hart. Da stand der Kessel drin, das ist ja sowas von hart. 21:31 Uhr, Nachtschwärmer, ganz ruhig bleiben. Ja, wir brauchen Spaß nach Schwärmer ins Wochenende, anders geht das gar nicht.

Okay, morgen Samstag clever und smart. Elegant ins Wochenende. Männer im Anzug 10 Euro Freiverzehr. Anzug und Krawatte sogar 15 Euro Freiverzehr. Wer sich den Schlips umbindet. Jeweils bis 24 Uhr gilt diese Aktion. How I Met Your Mother Single Aktion. Ja, dann gibt es samstags zu jedem Longdrink ein Los. Und da ist ja die Verlosung am 31. März Samstag. Ein iPod 2, PSP Vita, Sony PS3, PlayStation, iPod Touch. 75 bis 25 Euro Freiverzehr. Das ist der Überhammer der Gewinne. Und ihr könnt jetzt schon die Lose sammeln. Und dann kommt noch ein Überhammer. Samstag, 24. März. Der Bachelor. Der Original RTL Bachelor Paul Janke. Am Samstag, 24. März im Codex. Codex Club in Aachen. And now, Ladies, da seid ihr gefragt. Der Bachelor kommt als Rosenkavalier, macht Autogrammstunde und eine Fotosession. Samstag, 24. März, bitte merkt euch vor. Absolute Spitze und dann natürlich das. Are you ready to party? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you say yeah! Welcome to Central Bay. Das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Codex Club in Aachen. It's Judgment Day. In the north, computers are taking over the world. I'm gonna stick around and get along with you. Hello. Another problem that I can't fix. Doesn't really mean that I'm into you. Hello. Cause I can do it in the mix. Jump Van Halen Spezial. Aber ich muss abbrechen, jetzt ist Zeit für das Gewinnspiel. Nachschwärmer! Jetzt geht es richtig los. Seid ihr mit dabei? Jetzt kommt ein Song.

Hermann Spezial. Absolute Spitze, jetzt muss ich kurz das Mail hier vorlesen, Nachtschwärmer. Da bin ich jetzt gerührt. Ich kann es gar nicht richtig glauben, dich wieder zu hören, nach so langer Zeit. Und zwar ist das der aus... Moment, den Namen sehe ich gar nicht. Andi, aus Sachsen-Anhalt, aus Stendal. Das ist ja der Wahnsinn. Und er hat, wo ich früher beim Radio war, da war ja die Mauer noch. Also im UKW mitgehört. Aber ganz schwierig war es. Das war nämlich das Teil der Ahnungslosen damals. Nachtschwärmer, das habe ich schon lange gesagt, geht mal auf meine Seite charlie2000.de. Da sind viele Videos von früher, auch von meinen früheren Senders, wo ich im Studio war und so weiter. Und zwei Links, einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Bitte klickt da drauf, wer mich kennenlernen will, natürlich nur über Internet. Und dann werde ich das bestätigen. Allerdings gibt es bei Facebook ein Problem, ich habe bald die 5000 voll. Und ich habe jetzt gehört, es geht nur maximal bis 5000. Was mache ich da? Freut mich. Viele Grüße an alle Hörer hier draußen. Ein göttlicher Remix, ja. Immer freitags ab 19 Uhr. Ja, sag mal, geht's noch? Also, der muss doch wohl total durchgeknallt sein. Der Typ hat amtlich einen an der Waffe. Spaß muss sein. Abgefahren. Komm mal, yo! Ladies and gentlemen, it's with great pleasure and no apology that we start this one. Viagra-Tabletten, kommt sein Papagei und frisst sie alle weg. Sagt der Mann, oh Gott, mein Gott, was mache ich bloß? Er überlegt sich und sperrt den zur Sicherheit in die Tiefkühltruhe, den Papagei, damit er sich wieder abkühlen kann. Stunden später erinnert sich, dass der Papagei in der Tiefkühltruhe ist. Endlich öffnet er sie und findet seinen Papagei vor Schweiß gebadet. Ja, was ist mit dir los? Wieso schwitzt du so? Du bist seit Stunden in der Tiefkühltruhe. Du musst noch mal frieren, sagt der Papagei. Was meinst du, wie anstrengend es ist, den tiefgefrorenen Hühnern die Schenkel auseinanderzubrechen? Ja, ja, so gut war wieder. Ist so gut. Ja, immer zur halben Stunde. Die doofe Witzecke. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich albern. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Can I feel the vibe? Girl, me want for just squeeze, yo. Put me things all around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Can I feel the vibe? Aber einen muss ich noch bringen. Ich bringe immer zwei in der doofen Witzecke. Einen ganz kurzen Nachtschwärmer. Habt ihr noch Zeit? Ja, gut. Der Sohn des Kannibalenhäuptlings kommt in die Missionsschule. Auf dem Arm erhält er ein Baby. Fein, dass du deinen kleinen Bruder mitbringst, freut sich der Missionar. Das ist nicht mein Bruder, sagt er. Das ist mein Pausenbrot. So, das reicht. The way that we rock when we're doing our thing. Ooh la la la, it's that natural law that the refugees bring. Ooh la la la la la la la la la la la. Sweet thing, she love me like no one before. Dig it. I stay high off the Fuji line bus. When we rush through, you must know. Raw cuss crew got G's like the refuse, so F who. Ever wanna test, bring me stress. West coast back to east, grab my toes when I reach. Truly curving, swerving, lifestyle is urban. Sipping bourbon, surviving. We really keep the word when a boy want to test this set. The new get wet up just a bit too unprepared to shoot it fair bet. Fake bullets bet. Can't scar me. I can spell a week out like Safari. Play you out like Atari, sacrifice you Harvey Kari. And I'm sorry to every single rapper, Dick and Harvey, saying they wanna spar me cause I think my repertoire. My memoir be reminding me of eating calamari in the Kalahari with a band of Rastafari. So, ha ha ha, you shouldn't diss refugees and your whole sound set boutique. Oh la la la, it's the way that we rock when we're doing our things. Oh la la la, It's the remix on and on the refugees bring. Ooh la la la la la la la la la la la. Sweet. She love me like the one before. I sit 90 degrees underneath palm trees, sitting in the cool breeze in the West Indies. Fleet the sea, ship my keys, or Santa Maria, sip sangria with senoritas. Telling me this, telling me that. They smile in my face, then they talk behind my back. But what they lack is the facts about my stats. My rap impact will kill you softly. Hey like yo, what's going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yo, what's going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Oh la la la. Super, Fujis und so weiter. CB Barracuda aus Ruß, der Thilo. Grüße alle Nachtschwärmer, inklusive mich und alle CB-Funker. Fernsehen. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger. Komischer. Noch lauter. Das ist doch echt beknackt. Jeden Freitag. Du fährst voll ab. Ja, 22:41. Habt ihr auch einen guten Sound nach Schwämmer? Das ist ja Pflicht, oder? Also nicht einfach über so ein kleines Lautsprecherchen oder über einen Laptop. Ich kenne Leute, die hören über einen Laptop. Da sind ja gar keine guten Lautsprecher drin. Nach Schwämmer, ihr müsst an einer richtigen Anlage anschließen. Auf jeden Fall. Okay, ich schlag vor, jetzt gehen wir kurz in die Werbung. Wir hoffen sehr, dass im folgenden Werbeblock ein Hinweis auf die kräftigende Wirkung von Knoblauchpräparaten enthalten ist. So. Dein Zimmer. Aber hier unten ist es kalt und dunkel. Aber es ist doch nur für eine Nacht.

Elegant ins Wochenende, Männer im Anzug erhalten 10 Euro, Freiverzehr. Anzug und Krawatte sogar 15 Euro. Also, zieht euren Schlips an. Auch bis 24 Uhr gültig. How I Meet Your Mother Single Aktion. Single Party, morgen Samstag. Es gibt viel zu viel Singles. Yeah. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Ja, wir stellen das ab. Jeder, der kommt und möchte, kriegt ein Armband. Grün heißt Single und für alles offen. Quatsch mich an. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Und dann gibt's samstags noch die Lose für den 31. Da gibt's ja die Riesengewinnaktion. Und zwar zu jedem Longdrink bekommt ihr einen Los. Für Lucky 7, da gibt es ja zu gewinnen, erster Preis, ein iPad 2, ein PSP Vita, ein Sony PS3, iPod Touch und noch drei Trostpreise, 75, 50, 25 Euro. Aber da darf man eins noch nicht vergessen, Nachtschwärmer, passt mal auf. Am Samstag, 24. März, der Bachelor. Der Bachelor von RTL, Paul Janke. Club in Aachen. Der ist nämlich da am Samstag, 24. März. Einlass 22 Uhr. Und zwar als Rosenkavalier, Autogrammstunde und eine Fotosession. Also, wer den Bachelor kennt von RTL, der macht sich nach Aachen auf den Weg am 24. März. Okay, und noch zuletzt. Are you ready to party? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you say yeah! Welcome to Saint-Tropez. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine. Live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Saint-Tropez. Codex Club in Aachen. Connection, please. Are you ready? Das nächste Ei im Osternest. And the violence caused such silence. 22.53 Uhr, Nachtschwärmer. Wie geht's euch? Alles klar? Na, wie gefällt dir denn die Musik? Nie fragen. Radio Ohr. Super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Radio Ohr. Einfach näher dran. Ein schönes Wochenende zu wünschen. Ja, komm. In den letzten Minuten dreht er hier noch durch. Ich bin extra wegen dir hier, Herr, komm. Ach, Quatsch nicht. Du würdest für ein Stück Käse und einen halben Cracker herkommen. Nein, Herr, wir ziehen uns zurück. Jetzt kommen nämlich dann gleich auch die Nachrichten. Nein, nicht die Nachrichten. Doch. Schuhnachrichten. Ach, was. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ach komm. Und das Tittenmagazin. Ja, genau. Was guckst du lang? Machst du korrekt und Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke. Ihr müden Säcke. Also sag schon mal, bis kommenden Freitag. Jetzt wirklich abblenden. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Prüfer. In Belgien und den Niederlanden herrschte heute Staatstrauer. Hunderttausende hielten um 11 Uhr bei einer Schweigeminute für die 28 Toten des Busunglücks in der Schweiz inne. Auch drei Tage nach dem Crash in einem Tunnel ist die Ursache weiter unklar. Für die Ermittler steht allerdings fest, Alkohol oder gesundheitliche Probleme des Busfahrers waren nicht der Grund. Warum der Bus von der Fahrbahn abkam und gegen die Tunnelwand prallte, ist immer noch ein Rätsel. Für die Ermittler gibt es nun zwei Möglichkeiten. Ein technischer Fehler oder menschliches Versagen. Medienberichte, wonach der Busfahrer mit einer DVD hantiert hatte und deshalb unaufmerksam gewesen sein könnte, wies die Staatsanwaltschaft zurück.